Hier ist Peters Inforadio. Im Rahmen des Landtagswahlkampfes in Rheinland-Pfalz hat nun auch der Kreisverband Koblenz seine Hauptveranstaltung abgehalten. Gäste waren der NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt und der bekannte Nationalist Steinar Wulff. Peters Inforadio hat mit beiden gesprochen. Hier zunächst das Interview mit Udo Vogt. Herr Vogt, Sie befinden sich hier im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Wie läuft es denn so? In den Gegenden, durch die ich bisher gefahren bin, im Besonderen hier in der Pfalz, da läuft es offenbar sehr gut. Die NPD ist in jedem Ort präsent und bei den Informationsständen hat man ausgezeichnete Gespräche mit den Bürgern. Man kennt die NPD, man kriegt viele positive Zusprachen. Ich hoffe, dass das auch am Wahlabend durch Stimmenergebnisse sich zum Ausdruck kommt. Mal eine ganz andere Frage. Stichwort Europapolitik. Wie sind denn da so die Pläne? Was hat die NPD vor auf europapolitischem Gebiet? Nun, uns kommt es darauf an, in Europa Kontakte mit allen nationalen Kräften zu pflegen, um dann zu sondieren, wer also politisch mit den Grundprinzipien nationaldemokratischer Politik übereinstimmt und in einem künftigen Bundesstaat Europa, den wir zwar nicht wollen, sollte er aber real werden, uns als Bündnispartner und Kooperationspartner zur Verfügung stehen. Und an wen haben Sie dabei gedacht, an welche Kooperationspartner? Nun, ich denke, das werden zunächst in England die British National Party sein, das werden die Kameraden der Falange in Spanien sein. Erste Kontakte sind auch mit dem Front National sowie mit der Forza Nuova in Italien geschlossen. Ich denke, wir haben länderübergreifend auch in die Staaten, ehemaligen Staaten des Ostens, nach Rumänien, nach Ungarn, mittlerweile so gute Kontakte, dass wir da etwas Gemeinsames aufbauen können. Gute Kontakte sind ja eine schöne Sache, aber für politische Arbeit braucht man ja auch einen gemeinsamen politischen Willen. Was Sie da jetzt aufgezählt haben, sind ja recht unterschiedliche Staaten, recht unterschiedliche Völker. Wie wollen Sie die denn unter einen Hut bringen? Zunächst einmal wollen wir die Völker nicht unter einen Hut bringen, denn wir legen ja Wert auf die Unterschiede der entsprechenden Völker. Wir wollen die Zusammenarbeit unter einen Hut bekommen. Und das ist die Aufgabe der Europäischen Nationalen Front, die sich derzeit in der Gründungsphase befindet und die sicherlich in den nächsten Jahren noch deutlicher und akzentuierter ausdrücken wird, was wir in Europa wollen, wenn wir uns über den Schritt des Kennenlernens hinaus einig sind, über gemeinsame politisches Anliegen. Sie sagen, die Europäische Nationale Front befindet sich in der Gründungsphase. Soweit ich mich erinnere, wurde ja bereits im vorigen Jahr ein Vertrag zwischen der spanischen Falange und der deutschen NPD unterzeichnet. Das ist ja jetzt ein Jahr her. Das ist aber eine ziemlich lange Gründungsphase, meinen Sie nicht? Die Zusammenarbeit europäischer Nationalisten besteht nicht aus der Zusammenarbeit zwischen der Falange und der NPD, sondern da sollen ja noch wesentlich weitere Partner zukommen. Es haben jetzt die ersten weiteren unterzeichnet und es ist natürlich auch immer eine Frage der Kosten in Europa, regelmäßige Treffen zu veranstalten. Ich denke, man wartet hier wieder auf den Motor, der aus Deutschland kommt, aber dieser Motor ist im Moment noch so in Wahlkämpfen eingebunden, dass wir ernsthafte und konkrete Schritte erst im Jahre 2007 in Angriff nehmen werden. Mal eine andere Frage Richtung Wirtschaftspolitik. Wie sieht denn so das wirtschaftspolitische Konzept der NPD eigentlich aus? In kurzen Zügen wollen wir wieder eine nationale Volkswirtschaft. Wir wollen eine nationale Währung haben. Das heißt, die Währungshoheit ist die Grundvoraussetzung einer nationalen Volkswirtschaft. Das heißt, den Euro ablösen durch die D-Mark. Dadurch, dass wir dann eine eigene Währungshoheit haben, setzt voraus, dass wir wieder Kontrollen an den Grenzen haben, dass wir in unserem Land kontrollieren, was hineinkommt und was hinausgeht und dass wir natürlich bei dieser Wirtschaftspolitik deutsche Unternehmen fördern, die in Deutschland investieren, Produktionsstätten erhalten, Produktionsstätten errichten und von denen finanzieren lassen, die dies in Deutschland nicht tun. Es gibt ja innerhalb der NPD auch einen Arbeitskreis Wirtschaft. Wie geht das denn da so voran? Man hört da so wenig von. Also der Arbeitskreis Wirtschaftspolitik hat ja jetzt erst mit dem neuen Leiter, dem Rüdiger Schrems, seine Arbeit aufgenommen, hatte seine erste Tagung im November letzten Jahres in Berlin gehabt. Als Ergebnis dieser Tagung ist jetzt die erste wirtschaftspolitische Broschüre erschienen, das wirtschaftspolitische Profilheft, wo wir also klar legen, wie nationaldemokratische Wirtschaftspolitik aussieht. Denn in vielen Fällen hat man uns unterstellt, dass wir zwar flotte Sprüche drauf haben, aber keine ernsthafte Wirtschaftspolitik betreiben. Und in dieser Broschüre, was dieser Wirtschaftskreis erarbeitet hat, wird von der Außenhandelswirtschaft über die Binnenhandelswirtschaft bis hin zur Steuerpolitik alles erläutert, was man tun müsste, um in Deutschland eine nationale Volkswirtschaft wieder zu einer blühenden Wirtschaft zu führen. Herr Vogt, eine letzte Frage. Was sind denn die unmittelbaren Zukunftspläne Ihrer Partei? Ich denke, nach diesen Wahlen im Westen, die ja leider noch Verhinderungswahlkämpfe gegen die Republikaner werden, weil diese sich nicht mit uns an einen Tisch setzen, werden wir uns im Herbst in Mecklenburg-Vorpommern in einem zweiten Parlament so parlamentarisch verankern, dass wir zusammen mit unserem Bündnispartner der Deutschen Volksunion dann schon in 4 von ostdeutschen Bundesländern im Landtag sitzen und dann mit ganzer Kraft die politische Arbeit in Deutschland machen, die notwendig ist, um Konkurrenz auszuschalten, um Kräfte zu bündeln, damit dieses Land auch wieder das Land der Deutschen wird. Herr Vogt, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.